Ursprünglich sollte die 7. Folge Geek Freaks schon vor ein paar Tagen erscheinen. So kommt das dann zwischen Weihnachten und Neujahr. Und die 7. Folge ist ein kleines Special, welches auch schon etwas länger geplant ist. Und zwar haben wir den Martin Küpper als Gast. Einigen von euch bekannt vielleicht von Tendo oder Giga. Und mit ihm reden wir ein bisschen über Nintendo Switch und allgemein Videospiele. Und wir blicken auch zurück auf die letzten Jahre, besonders was Nintendo angeht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ein gesundes neues Jahr und der Jahresrückblick kommt sicherlich noch, allerdings erst 2017. In diesem Sinne, bis dahin, viel Spaß. Dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und mit mir sind heute der Björn. Moin. Der Johannes. Hi. Und als Special Guest der Martin. Hallo. Manch einer kennt ihn vielleicht schon von Tendo TV, wo er mal war, und von Giga. Und jetzt macht er seinen eigenen YouTube-Kanal, aber ich würde vorschlagen, dass du dich erstmal selber kurz vorstellst. Ja, genau. Wie du schon sagtest, ich war früher mal bei Tendo TV. Da habe ich vor 7,5 Jahren ungefähr angefangen, Videos zu produzieren auf YouTube. Und habe dann eben relativ schnell gemerkt, dass ich das eigentlich beruflich machen möchte. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Ging dann halt quasi bis zu Giga. Wie wir alle wissen, ist Giga die beste Seite im Internet. Man könnte vielleicht eine Spur Ironie erkennen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich da bis letztes Jahr und habe dann aber gemerkt, dass das Ganze in eine Richtung geht, die ich kreativ nicht mitgehen möchte, und habe dann eben, wie du schon sagtest, meinen eigenen Kanal gegründet. Au Banan heißt der, um mal hier ganz, ganz schön Werbung zu machen. Und ja, da werde ich jetzt ab Januar, vor allen Dingen dann, wenn es richtig losgeht, ordentlich auf die Kacke hauen und Videos rund um Videospiele, rund um Filme, Serien und ganz viel anderen Kram machen. Ja, und er ist heute unser Experte in Sachen Videospiele und Nintendo. Und eigentlich hatten wir diese Episode schon geplant vor über 2 Monaten. Aber nicht immer klappt es so, wie man möchte. Deswegen machen wir das Ganze jetzt. Und zwar geht's hauptsächlich um Nintendo Switch. Ihr habt ja wahrscheinlich alle das Video gesehen. Nein. Mhm. War ja klar, dass der Björn sagt nein. Ich hab's mir auch aber nicht angeguckt. Also ich saug das jetzt nicht einfach nur so. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, muss ja nicht jeden interessieren. Richtig. Das war Anfang Oktober, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das genaue Datum habe ich gerade auch nicht mehr im Kopf, aber ja, es müsste ungefähr hinkommen. Ja, das waren ja nur so, keine Ahnung, 3,5 Minuten. Ja, nicht besonders lang. Ja, wo man nicht wirklich viel gesehen hat. Nee, aber war halt. Ganz kurz, will jemand meine Wii abkaufen? Deine Wii oder deine Wii U? Meine Wii U, sorry. Ah, okay. Alleine schon, dass man da nachfragen muss und dass man das verwechselt, zeigt schon eines der Probleme der Wii U, ne? Ja, klar. Richtig. Aber wir fangen ja erstmal an mit dem Positiven, bevor wir auf die Vergangenheit gucken. Und zwar gucken wir in die Zukunft. Ob es positiv ist oder nicht, wird man ja dann sehen ab März. Was mir so ein bisschen sauer aufstoßt, ist natürlich, dass man nach diesem einen Video in Oktober auf Deutsch gesagt die Fresse hält. Ja, das finde ich auch sehr verwirrend, dass sie sagen, okay, am 13. Januar gibt es ja dann die Direct und bis dahin gibt es halt nichts Neues, was natürlich auch nur dazu führt, dass im Internet die Gerüchte schon wieder hochkochen, die ja schon vor dem besagten Video echt Ausmaße angenommen haben, die nicht mehr schön war, wo man gerade als Nintendo-Fan einfach verzweifelt, weil man plötzlich halt die ganze Zeit irgendwelche Gerüchte hört und keinen Plan hat, was man davon ernst nehmen kann und was nicht. Und das schürt natürlich dann auch Erwartungshaltungen, die letztlich nicht erfüllt werden, weil man halt mit etwas rechnet, was es dann letztlich doch nicht ist, eventuell. Wobei die Gerüchte in diesem Fall tatsächlich sehr nah an der Wahrheit waren. Ja, ja, das ist. Aber das ist in letzter Zeit irgendwie immer so. Also, wenn man sich anguckt, jetzt Apple stellt was Neues vor oder irgendeine Firma nennen, stellt was Neues vor, da sind die Gerüchte immer relativ nah an der Wahrheit. Ja, aber das macht es für mich eigentlich umso ärgerlicher, weil man halt es ja trotzdem nicht sicher weiß. Und dann ist man halt immer so zwiegespalten zwischen, okay, nehme ich das jetzt für bare Münze und gehe mal davon aus, dass es stimmt oder eben nicht? Ja, ja. Fakten sind schon irgendwie was Schönes. Richtig, richtig. Zumal ich war skeptisch, als ich das Video gesehen habe, muss ich zugeben. Weil ich weiß nicht, was das Ding sein möchte. Es ist irgendwie alles und nichts. Ich hoffe, dass ich weiß, was es sein möchte. Also, wenn es nicht das ist, was ich glaube, dass es ist, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Also, ich hoffe halt, dass es wirklich ein konsequenter Hybrid aus Heimkonsole und Handheld ist, der die Vorzüge von beidem so gut es geht vereint. Und wenn Nintendo das konsequent macht, dann rechne ich dem Gerät eigentlich eine ziemlich gute Chance ein, halt sich zumindest auf jeden Fall deutlich besser zu verkaufen als die Wii U, was natürlich nicht besonders schwer ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber wenn das nicht konsequent umgesetzt wird und letztlich nur eine Heimkonsole ist, die man irgendwie halt auch mitnehmen kann, aber das wird nicht wirklich groß gefördert oder unterstützt und Nintendo führt trotzdem noch Handhelds weiter, dann wird das, glaube ich, nichts. Ja, ich meine, in dem Video so richtig viel hat man da jetzt nicht gesehen von dem Gerät. Es sah ja schon relativ klein aus. Und was ich mich da immer frage, das Ding muss ja auch, wenn das halt eine portable Konsole sein will, muss das Ding auch eine gute Akkulaufzeit haben. Es darf nicht zu schwer sein, es darf nicht zu dick sein, es darf nicht zu laut sein und ja, all das sind Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt, wo es noch keine Fakten zu gibt. Und gerade das ist halt das Störende, dass man halt genau diese Fragezeichen noch sieht und sich denkt, okay, aber ist es jetzt auch wirklich gut? Bislang hat man halt nur so diesen Grundgedanken erkennen können, so im Ansatz. Das war es aber auch schon. Und ich meine, von Januar bis März ist jetzt auch nicht mehr so krass viel. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie sich da vielleicht doch ein bisschen zu sehr verzockt haben. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist halt auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, dass zwischen der richtigen Ankündigung, man weiß ja auch noch nicht, was für Spiele zum Launch kommen und sowas, dass Zelda. Ja, aber da gibt es ja auch Gerüchte, dass das mit der Lokalisierung schwer fällt momentan und dass es deswegen erst im Sommer kommt und man stattdessen Mario zum Start bekommt. Aber man weiß es alles nicht. Es ist halt alles ein großes Fragezeichen. Und ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich schädlich für Nintendo ist, dass sie erst 3 Monate vorher die Katze aus dem Sack lassen oder nicht. Keine Ahnung. Ich denke immer, zum Start werden die Nintendo-Fans das Gerät schon mehr oder weniger tragen. Danach wird es halt echt entscheidend, dass sie auch andere Leute dafür interessieren. Aber ich muss sagen, ich habe mir die Gerüchte auch im Voraus angeguckt und war von vornherein her eher negativ eingestellt. Und als ich das Video dann gesehen habe, dachte, puh, das könnte doch was ganz schön Cooles werden. Also, und ich habe dann mal, weiß nicht, ich stelle mir das einfach als richtig cooles Gerät vor, was ich mir ins, sage ich mal, Studentenwohnheim, passt das wunderbar rein, für einen Abend, ein Kumpel kommt vorbei, man geht in die Küche und spielt Mario Kart zu zweit einfach kurz auf einem Tablet. Oder, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung, stelle ich mir richtig cool vor. Und das könnte echt was werden. Also, gerade jetzt, halt, ja, genau. Das Coole ist halt diesmal auch, dass einfach alles optional ist. Also es ist halt eben nicht so wie bei der Wii U, dass irgendwie dieses Gimmick erzwungen ist und die Spiele müssen fast schon notgedrungen irgendwie was machen, sondern es ist halt einfach eine Funktion, die man nutzen kann. Aber wenn man das nicht möchte, kann man die Switch halt auch die ganze Zeit am Fernseher angeschlossen lassen und wie eine ganz normale Heimkonsole nutzen und stört halt keinen. Ne? Das ist schon mal ganz gut, was bei der Wii U halt nicht so war. Aber der größte Vorteil wäre halt wirklich, wenn sie Handheld und Heimkonsole in einem Gerät vereinen, dass Nintendo sich dann auch auf dieses eine Gerät konzentrieren kann. Und das wäre halt ein Segen, weil dann könnte Nintendo so viele Spiele für das Teil raushauen, weil sie eben nur noch ein Gerät versorgen müssen mit Spielen. Und das wäre halt echt geil. Ja, ich meine, bei Nintendo habe ich immer so zwei Befürchtungen. Eine ist halt, dass sie da wirklich nur ein halbgares Produkt in Anführungsstrichen auf den Markt bringen Und die zweite Befürchtung hat nicht so wirklich was mit Nintendo zu tun, aber eher so mit dem technologischen Standpunkt, wo wir im Moment sind, dass wir noch nicht so weit sind, dass dieses Konzept wirklich funktionieren kann. Man sieht diese 2-in-1-Geräte, die kommen jetzt langsam im Laptop-Bereich. Ne, da will ein Laptop auch irgendwie alles sein. Tablet, Heimcomputer und so weiter. Da kommt das langsam, aber die Dinger sind ja auch viel größer. Und da passt auch viel mehr rein. Ja, es ist wirklich ein großes Fragezeichen. Ich meine, man hört immer Dinge so zur Infrastruktur des Geräts, was da alles so drin steckt. Und es klingt immer so, als ob es irgendwie eventuell funktionieren kann. Aber da noch so viele ungeklärte Faktoren drin stecken und man es eben nicht genau weiß, keine Ahnung. Aber was mich halt vor allen Dingen sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, dass Nintendo eine Partnerschaft mit Nvidia eingegangen ist, die, je mehr ich darüber höre, echt sinnvoll erscheint, weil es eben wirklich eine enge Partnerschaft ist, wo ich glaube, dass halt auch Nvidia eine ganze Menge für die Konsole tut und dafür sorgt, dass halt auch die Entwicklung für das Gerät sehr leicht ist. Und ich hoffe mal, dass das eben so ein Symbol dafür ist, dass Nintendo sich eben wirklich Gedanken gemacht hat und die Hardware konsequent umgesetzt hat und eben da wirklich ein Gerät macht, was auch was kann und nicht irgendwie halt ein Möchtegern-Hybrid. Mhm. Das ist ja, soweit ich weiß, ein Nvidia Tegra soll das wohl sein, der da drin steckt. Ja, eine modifizierte, also ist halt natürlich ein Spezialding. Also ein ARM-Prozessor. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie was komplett Eigenes. Und von daher ist es halt auch schwer, wirklich genau abschätzen zu können, was das Teil kann. Also es ist halt speziell für die Switch hergestellt. Genau. Nur halt Nvidia Tegra hat halt in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht akkueffizient sind, dass sie heiß werden wie sonst was und vielleicht ist das der modifizierte Part. Wer weiß. Vielleicht. Ne, wir hatten da ja von Nvidia so ein paar Geräte mal in der Vergangenheit, die ja eher schlecht als recht funktioniert haben. Hoffen wir einfach das Beste. Ich glaube, das kann man in Sachen Hardware wirklich nur so sagen, weil bislang hat man halt wirklich fast nur das Konzept gesehen und darüber hinaus so ein paar Informationen, die aber auch zu schwammig sind, um wirklich ein finales Urteil darüber zu fällen. Man muss wohl mindestens halt bis zum 13. Januar warten. Ich hoffe, dass Nintendo dann wirklich auch die meisten Fragen zumindest beantwortet und wir sehen, was für Spiele kommen und was kann das Gerät jetzt wirklich und was steckt da so drin. Und dann kann man halt final darüber urteilen, ob das jetzt ein richtig guter Hybrid wird oder eben nicht. Ja. Und zu diesem Home-Dock, nenne ich das jetzt mal, haben sie sich ja auch nicht wirklich geäußert. Also sie haben nicht gesagt, was da drin ist. Ja. Ich würde mal, glaube ich, heute wieder Gerüchte aufgekommen, dass das Ding halt wirklich die Leistung noch mal verstärkt, sodass man halt dann natürlich auf dem Fernseher mit einer höheren Auflösung spielen kann und so weiter. Ja, ich habe halt gleich vermutet, dass da wohl irgendwas, ne, so wie kennt man beim Surface Book, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ich glaube, ich habe das gesehen. Wenn es das ist, was ich meine, dass es ist, dann das ja. Das ist von Microsoft das Gerät, wo man halt Tastatur und Bildschirm trennen kann. Ja, genau. Und die haben halt in der Tastatur auch einen zweiten Grafikprozessor nur drin. Ah, okay, ja, dann. Der dann halt in so einem Dual-Betrieb halt mit dem richtigen Prozessor in Anführungsstrichen zusammenarbeitet. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass da noch irgendwas drinsteckt, das halt die Leistung dann nochmal ankurbelt. Ja. Genau. Aber kommen wir mal weg von der Hardware so ein bisschen, weil letztendlich ist das nicht das, was interessant ist. Das stimmt. Letztlich kommt es auf die Spiele an. Das ist wohl wahr. Richtig, richtig. Aber auch da weiß man halt nicht viel, weil im Trailer das, was gezeigt wurde, das ist nicht richtiges Switch-Material gewesen, sondern einfach nur so, halt um zu veranschaulichen, wie das Gerät funktioniert, war das Ganze eben gedacht. Und mehr war das nicht. Und entsprechend kann man jetzt noch nicht so viel daraus ziehen, was man da sieht. Es gibt halt sehr eindeutige Spekulationen darauf hin, dass es wohl im ersten Jahr, also neben Zelda, das auf jeden Fall im ersten Jahr kommen wird, Mario erscheinen wird. Und das wäre natürlich schon mal gut, weil Mario und Zelda im ersten Jahr, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, wo man merkt, dass Nintendo ernst macht. Und darüber hinaus wird es wohl scheinbar, auch da gibt es eigentlich ziemlich klare Gerüchte zu, einige Portierungen von Wii U-Spielen geben, die darüber hinaus auch halt dann natürlich auch neuen Content haben werden, wie eben Splatoon gibt es als Gerücht. Es gibt das Gerücht, dass Mario Kart halt auf die Konsole portiert wird. Smash Brothers eventuell auch noch. Also mal schauen. Und darüber hinaus weiß man noch nicht viel, außer dass halt Third Parties bislang auch sagen, dass sie das Gerät unterstützen wollen. Aber naja, das war bei der Wii U nicht anders. Und da ist der Third-Party-Support dann nach wenigen Monaten eigentlich schon eingebrochen. Ja. Also Björn, du hast ja bis jetzt noch relativ wenig gesagt. Ja, oder? Welche Spiele würdest du dir denn auf der Switch wünschen, wenn du sie jetzt bekommen würdest? So also Third-Party-mäßig. Keine Ahnung, also ich würde mir eigentlich primär nur wünschen Zelda und Mario. Also okay. mehr bräuchte ich jetzt selber nicht. Okay, den macht man leicht glücklich. Ja, und Zelda und Mario werden wohl auch definitiv kommen. Also ich meine, Nintendo wäre ja schon blöd, wenn nicht. Es wäre zumindest eine schwache Leistung, wenn sie die nicht mitbringen. Genau. Ich hatte das schon mal mit dem Thomas. Es ist ja eine Mischung, es ist ja auch eigentlich ein Handheld bisschen. Meint ihr, dass Pokémon dafür kommen wird? Es könnte sein. Auch da gab es schon Gerüchte zu. Also es gab eigentlich zu allem mittlerweile, glaube ich, Gerüchte. und da gab es halt das Gerücht, dass quasi so die dritte Edition jetzt zu Mond und Sonne, also was weiß ich, Pokémon Stern oder so, für die Switch erscheinen wird. Aber ist nur ein Gerücht. Keine Ahnung, ob es stimmt. Pokémon Go vielleicht? Ja, wenn das Ding GPS zumindest hat. Ach so, hat's. Ja, keine wenn Ahnung. Es das hat, ich weiß es nicht. Ja. Aber das wäre für Pokémon Go natürlich schon essentiell, ne? Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich praktisch ist, mit dem Tablet durch die Gegend zu laufen oder weiß nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass das so viel mega bringen würde. Aber also eine richtige Pokémon-Edition für das Teil zu bringen, wäre natürlich echt schon krass, weil man sieht halt an Pokémon Mond und Sonne ja gerade schon wieder, dass die halt einfach sich wieder richtig gut verkaufen. Ja, genau. Und damit kann Nintendo die Switch auf jeden Fall verkaufen. Pokémon Sonne hat wahrscheinlich auch profitiert von Pokémon Go. Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich auch, weil garantiert. Das hat die Marke wieder so ein bisschen hochgehoben. Ja, sehr Mainstream-wirksam halt, ne, ist sie jetzt wieder. Genau, das war ja so eine Zeit lang irgendwie, hat man nicht viel davon gehört, von diesem. Ja, also zumindest halt im Mainstream nicht. Ich meine, unter Videospielern und gerade Nintendo-Fans war natürlich Pokémon immer ein Name und die Spiele haben sich immer gut verkauft, aber halt Pokémon Go hat schon dafür gesorgt, dass Pokémon so in der allgemeinen Wahrnehmung plötzlich wieder eine Rolle spielt. Ich habe irgendwie letztens zufällig gesehen, Jahresrückblick, eine Vorschau halt für einen Jahresrückblick vom WDR oder so. Und natürlich war Pokémon Go mit drin. Und das zeigt ja schon, was für eine riesen Aufmerksamkeit das Spiel bekommen hat. Ja, zu Pokémon Go, es wird ja auch immer gesagt, so der Hype ist vorbei. Ja und nein. Spielen immer noch genug Leute, ne? Genau. Also ich sehe jeden Tag Leute, wenn ich in der Stadt bin. Ja, also der große Hype ist natürlich vorbei, gerade halt in den Medien, ist ja auch klar, die Nachricht hat sich jetzt rumgesprochen, aber ich glaube auch, dass wenn Niantic da jetzt nochmal irgendwie ein großes Update raushaut, vielleicht mit neuen Pokémon oder sowas, dann werden halt auch nochmal wieder mehr Leute wieder spielen und genau. Also es ist immer noch ein großer Titel. Ja. Aber ich verstehe. Es soll ja in Zukunft wohl auch. Ja, bitte. Oh, sorry, nochmal zu Pokémon kurz. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Alle wollen da immer die neuen Pokémons. Die meisten haben ja noch nicht alle. Was ich halt besser finde, das habe ich jetzt auch gelesen, dass es das vielleicht geben soll, so glitzernde Edition oder so, weiß nicht, wie shiny Pokémon. Genau, shiny. Und halt, was ich halt wirklich toll finde, wenn man wirklich so Player gegen Player, das haben sie ja von Anfang an angekündigt, das finde ich viel wichtiger als einfach eine neue Generation oder sowas. Ich weiß nicht, das wird dem Spiel viel mehr Tiefe nochmal verleihen. Das würde mehr Sinn machen. Ja. Das stimmt. Sie müssten halt erstmal das Grundkonzept erweitern. Genau, eben. Weil momentan ist es halt immer noch sehr simpel. Ja. Also, klar. Aber wir driften hier wieder so ein bisschen ab. Genau. Aber ja, es wäre auch mal interessant, irgendwie über diese Apps mal zu sprechen. Ja, auch das ist eine Hoffnung, die ich bei Nintendo habe, wovon auch die Switch auf jeden Fall profitieren wird, dass Nintendo halt momentan jetzt endlich mal gemerkt hat, dass so crossmediale Promotion sehr viel bringen. Also sie sind jetzt zum Beispiel, was Filme angeht, sehr viel offener und wollen halt Nintendo-Serien ins Kino bringen. Sie haben jetzt ja letztens quasi ganz offiziell gemacht, dass es halt in den Universal Theme Parks Nintendo-Bereiche geben wird. Und all das sind Dinge, wo man natürlich dann auch über Videospiele hinaus halt Awareness schafft für die eigenen Marken. Und das ist super wichtig. Und ich glaube, davon kann die Switch auch profitieren, wenn Nintendo im Bereich Marketing endlich mal wieder Vollgas gibt. Weil das, auch das war zuletzt einfach teilweise sehr katastrophal. Und auch Super Mario Run kommt ja in ein paar Tagen, relativ bald. Da haben ja viele auch schon gemerkt, das kostet so viel Geld. Ja. Aber ich glaube, es ist das am meisten vorbestellte App, die meistens vorbestellte App irgendwie ever oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gehört. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein. Aber wäre zumindest denkbar, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann sagen, oh geil, diese Apps bringen so viel Geld. Wir lassen den Rest. Naja, das befürchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, davon ist Nintendo noch sehr weit entfernt. Aber ja, klar, wenn es mit der Switch ganz schlecht läuft, wer weiß. Oh, dann machen sie es vielleicht wie Konami und stellen nur noch Pachinko-Maschinen her. Ah. Ich meine, viele Leute wünschen sich auch die Nintendo-Spiele mal auf ihrer PlayStation 4. Ja. Ich kann diesen Wunsch nachvollziehen, aber ich bin halt immer noch der Meinung, dass Nintendo halt, zumindest wenn sie in guten Zeiten, Hardware macht, die auch halt eine Funktion haben und einen Sinn, den man von Sony und Microsoft nicht bekommt. Es ist eben wirklich eine Alternative und nicht einfach nur noch eine Konsole. Und deswegen weiß ich Nintendo auch als Hardwarehersteller eigentlich immer noch zu schätzen, auch wenn die Wii U größtenteils leider ein Reinfall war. Ja, obwohl sie hatte ja Potenzial. Ja, aber sie haben es halt nicht wirklich genutzt, ne? Und am Anfang sah das ja auch noch relativ gut aus, bevor man halt wusste, was das ist. Weil in den ersten Videos, die sie gezeigt haben, sah im Prinzip so aus wie jetzt Nintendo Switch. Richtig. Kann man sagen. So ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, Switch ist einfach so das, was Wii U hätte sein sollen. Ja. Das stimmt. Also wenn die Wii U direkt so gewesen wäre wie die Switch, ist natürlich dann nochmal die Frage, wo wir eben schon darüber gesagt haben, ob die Hardware schon bereit ist. Ist natürlich dann nochmal fragwürdiger, ob die Hardware damals schon bereit war. Aber vom Grundprinzip her, wenn man das mal außer Acht lässt, wäre das natürlich echt besser gewesen, wenn sie die Wii U direkt hätten überspringen können und direkt die Switch rausgebracht hätten. Obwohl, wer weiß, vielleicht sind das ja auch Nintendo hat so ein bisschen mit der Vergangenheit zu kämpfen, sagen wir es mal so. Man hat ja mit der Wii so einen unglaublichen Erfolg gehabt, dass alles danach einfach nur, egal wie erfolgreich das gewesen wäre, ja, im Schatten stinkt nicht da an, das stimmt. Ich meine, die Wii hat halt einfach einen Zeitgeist getroffen und so viele Leute halt auch irgendwie begeistert oder halt zumindest so weit das Interesse geweckt, dass sie sich das Ding geholt haben und sei es nur für Wii Sports, die halt normalerweise mit Videospielen gar nichts zu tun haben und das ist schon krass. Also das wird Nintendo heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr hinkriegen, alleine dadurch, dass der mobile Markt auf den Smartphones inzwischen halt ganz groß ist. Es wird sehr schwer, irgendwie da nochmal die Leute aufs eigene Gerät zu bekommen. Und wenn, dann funktioniert das wahrscheinlich tatsächlich über sowas wie Mario Run und sowas. Wenn man das gut verzahnt und dann so ein bisschen Cross-Promotion da betreibt, könnte es halt funktionieren, dass der ein oder andere dann auch Interesse an einer Switch bekommt. Kauft ihr euch Mario Run? Ist schwer. Ich habe kein iPhone, von daher bin ich erstmal außen vor. Soll ja wohl relativ schnell dann auch für Android kommen. Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus. Ja. Und dann? Wahrscheinlich hat Apple da genug Geld in die Hand gelegt, um ja, ich meine, und es hat Nintendo ja auch alleine schon deshalb was gebracht, weil sie auf der Keynote präsent waren. Und das hat natürlich noch mal für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Miyamoto war ja dann auch irgendwie in der Times und so. Und ich glaube, diese Woche ist, ich glaube, Reggie Fils-Aimé war es, also der Präsident von Nintendo of America, auch wieder bei ich glaube, Jimmy Kimmel, also halt in irgendeiner Late-Night-Show für Mario Run und so. Und da merkt man halt schon, dass die wahrscheinlich zusammen mit Apple da ordentlich auf die Werbetrommel auch schlagen. Ja, das müssen sie mal für ihre eigenen Produkte machen. Ja, das wäre gut. Ich meine, zum Beispiel mit der Wii U hätten sie das ja auch machen können. Aber ja. man hat ja irgendwie so auf diesen E3-Pressekonferenzen hat man ja die Erwachsenen-Spiele, sag ich jetzt mal, gezeigt. Also was war da? Batman, Zombie U haben die da gezeigt und Assassin's Creed haben sie auf der Keynote gezeigt und von ihren eigenen Marken haben sie eigentlich außer Nintendo Lens gar nichts gezeigt. Ja, und vielleicht noch New Super Mario Bros. U halt, ne? Das kam ja auch ja, dann okay. Zum Start, das werden sie wohl auch gezeigt haben. Aber darüber hinaus ja. Halt nicht viel. So nee. Die Perspektive hat halt gefehlt direkt. Ja. Aber dann, im Gegenzug dazu, haben sie halt Werbung nur gemacht für Kinder. Ja. Und irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Ich glaube halt auch, sie müssen halt beim Software-Output halt sich auch ein bisschen breiter aufstellen. Und dafür wäre halt so eine Marke wie Metroid wichtig, um halt auch erwachsenere Leute, die halt jetzt vielleicht nicht an Mario interessiert sind, anzusprechen. Ja. Ich glaube, dafür wären so Marken wie Metroid halt echt gut. Aber Nintendo kann es nicht alleine mit ihren eigenen Spielen reißen, so gut sie auch sind, aber geht nicht. Nee, das stimmt wohl. Also klar, wenn sie sich jetzt auf ein Gerät konzentrieren würden wirklich, dann wäre es um einiges schon mal besser, aber es wäre halt trotzdem natürlich im Vergleich zur Konkurrenz dann eine ganze Ecke weniger Spiele. Dafür brauchst du halt schon die Third Parties. Aber die müssen dann halt auch mehr machen als auf der Wii U, weil das ist halt das, was mich auch sehr gestört hat, dass die so schnell die Flinte ins Korn geworfen haben, obwohl sie es teilweise nie richtig versucht haben. Weil ich meine, EA hat zum Start eine richtig abgespeckte Version von FIFA gebracht, die ich damals noch getestet habe. Die war richtig, richtig schlecht, weil halt einfach die Hälfte gefehlt hat. Kein Ultimate Team und sowas. Und Mass Effect 3, während gleichzeitig zum selben Preis auf Xbox 360 und PlayStation 3 die Mass Effect Trilogie, die komplette Trilogie erhältlich genau. war. Und da denkt man sich halt, wer sieht denn das im Laden? Denkt sich so, ja, dann kaufe ich mir doch jetzt für den Vollpreis noch mal Mass Effect 3 für die Wii U. Das ist echt richtig dumm gewesen. Oder Ubisoft, die hatten ja auch erst Rayman Legends. Ja. War ja der Titel und der ist dann irgendwann auch mit einem Jahr Verspätung gekommen, weil die gesagt haben, aber wir bringen das jetzt auch noch auf Xbox 360 raus und auf PlayStation 3. Und es muss für alle Plattformen gleichzeitig erscheinen und nicht irgendwie erst für die Wii U und kommt dann später für die anderen. Und das war halt auch deshalb blöd, weil Rayman Legends ursprünglich zu einem Zeitpunkt gekommen wäre, wo sonst nichts erschienen ist, wo das Spiel halt wirklich perfekt gepasst hätte, wo wahrscheinlich, ich sag, fast jeder Wii U-Besitzer ist jetzt übertrieben, aber schon sehr viele zugegriffen hätten, alleine weil es keine Alternative gibt. Und genau. Das hat Ubisoft grandios verpasst. Dann haben sie ja noch gesagt, aber dafür kriegt ihr dann Watch Dogs. Ja, und das hat dann auch ewig gedauert. Kam es überhaupt? Ja, ich glaube schon. Aber ja, doch. Zig Monate später, ne? Ja. Da haben sie dann nicht auf die Wii U gewartet. Das wäre auch seltsam gewesen. Und die haben wahrscheinlich wirklich zu früh aufgegeben, die Third Parties, weil die haben das Ganze so ein bisschen selber in den Teufelskreis ein bisschen reingezogen. Weil, ja. Ja, sie haben es halt nicht richtig versucht. Also Ubisoft hat es ja so halb wenigstens versucht. Ne? Also Zombie U zum Start war ja schon mal genau der richtige Ansatz. Ja. Aber das ist halt, ich frage mich halt oft, ob die wirklich kapieren, dass halt, es ist halt immer so, wenn man nicht investiert, dann kann man auch nicht von Gewinn ausgehen. Und wenn man halt einfach nur irgendwas, paar Monate alte Spiele einfach auf die Plattform portet, da kann man doch nicht davon ausgehen, dass das irgendwie Profit bringen wird, weil wer kauft das denn? Obwohl andererseits, wenn man sich mal Xbox One und PlayStation 4 anguckt, was die im ersten Jahr bekommen haben. Ja, auch nicht besonders gut. Das ist wohl wahr. Das ist das Gleiche, wie was man auch auf der Xbox 360 und PlayStation 3 schon hatte. Ja, gerade auf der PlayStation 3 war das sehr schlimm. Also auf der Xbox ging es, glaube ich, sogar noch einigermaßen so. Also vergleichsweise, es war auch nicht optimal, aber es war besser als bei der PS3. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Aber naja, es ist auf jeden Fall nicht optimal gewesen. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, warum können die sich verkaufen? Was ist der Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, dass Microsoft und Sony einfach andere Leute ansprechen, die halt auch Interesse an Spielen wie Call of Duty und sowas haben. Und das ist bei Nintendo halt weniger der Fall, was halt auch generell ein Problem für Third Parties ist, weil in der Regel kauft man Nintendo-Plattformen für Nintendo-Spiele und nicht für Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed oder so. Und das ist halt schwierig dann, wenn man diese Spiele auf die Plattform bringt, aber gerade dadurch, dass die ja auch die Switch wieder für viele Leute eine Zweitkonsole sein wird, warum soll man sich das Gerät, das Spiel dann gerade für die Switch kaufen? Ja, aber es wäre ja auch für viele Leute gerade so der Grund zu sagen, okay, ich kaufe mir das doch. Ja. Weil ich kann dann doch FIFA spielen, wenn ich möchte. Oder ich glaube halt, dass gerade bei der Switch natürlich der Vorteil ist, dadurch, dass man eben dann auch mobil spielen kann unterwegs, gerade bei einem Titel wie FIFA. Das ist halt ein Selling Point. Also ich glaube, wenn man das dann eben auch als Handheld-Spiel quasi fast schon sieht, dann kann das auch dazu führen, dass Leute eventuell sogar halt, obwohl sie es für die Xbox One, die PS4 oder den PC haben, sich das sogar noch mal holen für die Switch, weil sie eben auch, wenn sie viel unterwegs sind, denken, ja, dann kann ich es auch noch auf der Bahnfahrt spielen oder so. Und dann kommt Nintendo und sagt, aber dieser Joy-Con-Controller hat nur eine Stunde Akkulaufzeit. Ja, genau. Ja, es gibt viele Faktoren, die das Ganze zerstören könnten, leider. Ja, und interessant ist ja auch zu beobachten, dass die Xbox One ja am Anfang, als sie angekündigt wurde, auch, ich sag mal, eher belächelt wurde. Ja, die mussten das Boot noch mal komplett rumreißen, ne? Und noch mal komplett weil umkehren. Einerseits vom Design her haben viele halt gesagt, das sieht aus wie 80er Jahre. Okay, Retro ist im Moment wieder modern, kann man sagen. Microsoft war da ein bisschen zukunftsweisend. Dann groß, okay, mit diesem klobigen Netzteil noch. Ja. Aber das verschwindet sowieso irgendwo. Dann diese Präsentation, wo irgendwie gefühlt 200.000 Mal gesagt wurde, Xbox Watch TV oder sowas. Genau, und halt vor allen Dingen auch diese ganzen Funktionalitäten, dass eben die Spiele nicht als nicht mehr quasi Retail-Spiele sind und dass man sie halt einfach quasi, dass die an die Konsole gebunden sind und man sie nicht weitergeben kann. Das hat viele Leute abgeturnt, dieser Ansatz. Und das hat Microsoft dann ja auch komplett rausgenommen. Richtig. Andererseits muss man sagen, dass genau das, was sie damals gezeigt haben, war das noch 2012 oder schon 2013? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr. Das ist alles so schwammig die letzten Jahre. Genau, aber als sie das, was sie damals gezeigt haben, ist ja im Prinzip das, was wir jetzt haben. Also viele Leute kaufen ihre Spiele digital. Richtig, aber ich meine, sie sind halt nicht immer an Gerät gebunden. Also klar, wenn du bei Steam kaufst, sind sie natürlich an deinen Steam-Account gebunden. Aber ich glaube halt, wahrscheinlich ist die Bereitschaft bei PC-Spielern da auch noch mal irgendwie schon geringer, weil das halt so ein Prozess war und nicht von jetzt auf gleich, okay, jetzt sind eure Spiele plötzlich an die Konsole gebunden und ihr könnt sie nicht mehr eurem Freund ausleihen. Die waren ja auch nicht an die Konsole gebunden, sondern an den Account gebunden. Ja, ja, genau. Und man konnte sogar halt dann irgendwie die Spiele mit seiner Familie teilen und sowas. Ja, also es gab auch ganz nette bis zu 5 Leute könnten das Spiel dann. Na gut, das kannst du ja bei Steam, kannst du ja deine Spiele auch teilen. Ja. Genau, aber das kannst du ja jetzt nicht. Richtig, das kann man jetzt auf der Xbox nicht. Nee. Die Funktion haben sie mit allem quasi gestrichen. Ja. Weil ich würde mal einfach behaupten, die waren zu früh. Hätten die das ein Jahr später gemacht. Ja, und die Kommunikation war halt auch katastrophal. Also sie hätten es halt anders kommunizieren müssen. Die Art und Weise, wie sie das halt quasi halt bekannt gegeben haben, haben halt viele in den falschen Hals auch bekommen. Der Xbox-Chef damals noch, an dir eine Aussage kann ich mich noch erinnern. Ja, ich meine, wenn du keine Internetverbindung hast, ne? Ja, dann kauf den Xbox halt 360, nicht. Ja. Dafür gibt's die Xbox 360. Das ist natürlich wirklich eine krasse Aussage. Ja gut, ich meine, der Kerl ist mittlerweile geflogen. Andererseits kann man sagen, er war irgendwo so zukunftsweisend. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Surface-Menschen, den sie da hatten, den Steven Sinofsky. Der hat ja auch damals die erste Generation Surface halt in die Wege geleitet und Windows 8 in die Wege geleitet, ist dann nachgegangen und mittlerweile ist das, was er damals vor 4, 5 Jahren gezeigt hat, der heiße Scheiß. Ja, also ich glaube, es ist halt auch oft so, dass irgendwie Leute sich erstmal neuen Dingen erstmal sagen, nee, wollen wir nicht. Und halt irgendwie sehr konservativ an solche Sachen rangehen, was halt seltsam ist, weil eigentlich würde man ja denken, dass wir mittlerweile gewöhnt sind, dass nun mal der technologische Fortschritt und die Entwicklungen in dem Bereich halt fließend sind und immer was Neues kommt. Aber es gibt immer noch viele Leute, die halt, sobald irgendwie etwas, was bis dahin galt, umgestoßen wird, sofort anfangen rumzuheulen und sagen, nein, das geht doch nicht. Ja. Genau. Kommen wir jetzt aber wieder zu Nintendo und Switch ein bisschen zurück. Das Online. Online ist ein wichtiger Punkt. Gerade weil man in der Vergangenheit irgendwie so einen Schritt hinterher war. Ja, auf jeden Fall. Also Nintendo hat da zuletzt immer hinterhergehangen. Und es wird auch sehr wichtig sein, dass die Switch in dem Punkt dann mal nachzieht. Und online war ja auch zumindest einer der Punkte, warum EA irgendwann gesagt hat, so nö, machen wir nicht mehr. Weil EA ist halt so jemand, der seine eigene Plattform immer pushen möchte. Die haben ja damals auch noch angefangen, diese Origin-Plattform zu pushen. Ja. Und Nintendo hat gesagt, nö, unterstützen wir nicht. So, ja, gut. Ja, so kann man es sich auch verscherzen, ne? Aber darin ist Nintendo sowieso Meister, sich es mit Leuten verscherzen. Ja. Wir hatten ja Vergangenheit Philips. Okay, Philips, das ist irgendwie nichts Produktives bei rumgekommen. Mit Sony hat man sich's verscherzt. Kam ja nur die PlayStation bei rum, ne? Das war ja für Nintendo jetzt kein großer Schlag oder so. Die PlayStation interessiert doch keinen. Andererseits kann man sagen, das war vielleicht wichtig für den Markt, dass das passiert. Ja, auf jeden Fall. Also wer weiß, wie der Markt aussehen würde, wenn Sony damals nicht die PlayStation gemacht hätte. Ja. Microsoft wollte ja sogar mal Nintendo kaufen. Ja. Hat dann nur für Rare gereicht. Ja. Nee, es gibt ja zu der ersten Xbox-Generation so die interessante Geschichte. Microsoft hat ja damals ihr Windows für Sega Dreamcast, war das, glaube ich, lizenziert. Also da lief im Prinzip ein Windows drauf. Embedded Windows. Und Sega, wie wir alle wissen, ist mittlerweile auch eher Kategorie damals. Und dann war da halt ein Ingenieur bei Microsoft, der gesagt hat, boah, lass mal was Eigenes machen. Damals waren ja bei Microsoft noch Bill Gates und Steve Ballmer. Und die saßen dann an einem großen runden Tisch. Und dann hat er das halt vorgeschlagen, so, lass mal eine eigene Konsole machen. Dann wurde gleich, oh, das ist böse und so weiter. Das können wir nicht machen, das kauft kein Mensch. Der wurde halt echt zur Schnecke gemacht, bis er irgendwann gesagt hat, aber wir lassen darauf ein Windows laufen und das wird die Windows-Plattform und DirectX total pushen. Und in dem Moment haben sie echt eine 180-Grad-Wende gemacht und gesagt, boah, voll geiles Projekt, da müssen wir jetzt investieren, das machen wir. Und dann wollten die ja Nintendo kaufen. Genau. Weil es denen damals auch schlecht ging, nach Virtual Boy und Nintendo 64. Ja, das ist, ja, genau. Nintendo 64 war damals ja schon nicht so mega erfolgreich. Also immer noch um einiges erfolgreicher als die Switch und auch als der die Wii U. Switch. Gott bewahre. Keine bösen Omen. ist die Wii U und halt der GameCube. Der GameCube war ja auch nicht besonders erfolgreich. Und klar, also die Möglichkeit hätte bestunden, aber ich glaube, es war halt dann doch zu teuer. Ja, ich glaube auch Nintendo, die sind so ein bisschen, die hätten das auch egal mit was für Geld. Ja, es wäre auf jeden Fall eine feindliche Übernahme geworden. Genau. Jetzt noch einmal kurz Preisvorstellung. Was sind so eure Vorstellungen von der Nintendo Switch? Also vermutlich irgendwo um die 250, 300 Euro würde ich jetzt mal schätzen, ohne da näher mit Hintergrundwissen gesegnet zu sein. Ja, das kommt ganz gut hin. Es gibt vor allen Dingen in Großbritannien tatsächlich einen Händler, der die Switch schon anbietet mit Preisgarantie für umgerechnet 230 Euro. Ja, also wenn du so einen billigen Preis hättest, das wäre ja auch ultra stark. Also ich weiß nicht, das ist ja immerhin eine Konsole, die man dann ja vielleicht auch an Fernseher, beziehungsweise so wie es versprochen wird, an Fernseher anschließen kann. Und dann sind zwischen 200 und 300 € auf jeden Fall ein super Preis. Und dafür, dass ich dann ja wahrscheinlich sogar noch mehr habe als nur eine Konsole, die ich an Fernseher anschließen kann, dann fände ich das echt top. Aber Genau. auch da muss ich wieder sagen, ich habe wieder ein bisschen Angst. Ja. Die müssen halt den Preis exakt punktgenau setzen. Sind sie zu tief, besteht irgendwie das Risiko, dass sie irgendwo gespart haben, was nachher schädlich sein kann. Genau. Irgendwann in der Ja, Zukunft. das So, stimmt. entweder man hat an der Qualität irgendwo gespart, dass diese Klappverbindungen alles nicht so hält und dann irgendwann nach einem Jahr irgendwann alles ausleiert. Oder dass sie halt hardwaretechnisch irgendwo so auf Wii-Niveau rumdümpelt. Andererseits, Das. wenn sie halt zu teuer sind, dann kauft sich das auch niemand mehr, weil, ja, weil zu teuer. Nintendo hat auf jeden Fall schon gesagt, dass sie mit der Hardware halt wieder Gewinn machen wollen und nicht ein Verlustgeschäft machen wollen, wie zum Beispiel Sony damals mit der PS3. Von daher ist das halt sehr schwer vorstellbar, dass 250 € und trotzdem ist die Hardware halt so, wie man es haben möchte. Das ist halt schon. Da müssen sie das schon irgendwie sehr gut hinbekommen haben, günstig richtig gute Hardware da zu verbauen und mal schauen. Mal schauen. Ab 13. Januar wissen wir dann wahrscheinlich mehr. Genau. Genau. Und dann wollen wir jetzt vielleicht noch mal kurz auf das Videospieljahr 2016 zurückgucken. Was ist euch da so im Kopf hängen geblieben? Ja, ich habe schon so viel geredet, ich überlasse gerne anderen den ja, also ich Vortritt. bin selber gar kein großer Zocker, deshalb kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Also, was heißt, ich bin kein großer Zocker, eigentlich zocke ich echt gar nicht. Einziges wirkliche Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, war wahrscheinlich Pokémon. Aber da, denke ich, haben wir jetzt vorher schon ein Jetzt bisschen. Pokémon Ja, Go. genau, Pokémon Go. Ja. Haben wir ja vorher schon ein bisschen drüber geredet. Fand ich ein super Spiel, geh Genau. gern raus. Man hat was mit Freunden gemacht, man hat sich mal ein Bierchen mitgenommen, Freitagnachmittagen, hat sich in die Stadt gesetzt. Fand ich wirklich schön, die Zeit. Fände ich cool, wenn das nächsten Sommer wieder so wäre. Das dürfte wahrscheinlich, also Pokémon Go würde ich jetzt auch mal so als Spiele-Highlight 2016 betrachten. Zumindest was die mobile Plattform betrifft. Und sonst noch vielleicht irgendwas? Was gab es denn sonst noch? Oder Also für das ist auch mich Frage. persönlich halt interessant, natürlich das neue WoW-Addon, was dieses Jahr rauskam. Aber das ist dann wahrscheinlich eher nichts für die breite Masse, denke ich mal. Nee. Interessant ist allerdings noch damit der Landwirtschaftssimulator 2017. Wenn man sich jetzt mal die Verkaufszahlen gegenüber COD am ersten Tag betrachtet. Ja. Ist krass, Ja, wie es gut. abgeht. Also hier in Deutschland ja zumindest. Also ich muss Wahrscheinlich sagen, auch nur für mich in persönlich Deutschland. war das Videospiel dieses Jahr auch nicht so interessant. Ich habe mir gar nicht so viele Spiele gekauft. Es gab schon einige Spiele, die ich halt noch nachholen möchte, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Zum Beispiel halt Uncharted 4 kam dieses Jahr. Ist sicherlich eines der Highlights gewesen. Das habe ich noch nicht gespielt. Jetzt kommt ja Last Guardian raus. Oder ist jetzt rausgekommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also jetzt in den nächsten Tagen wird es spätestens kommen. Wie viele Jahre wurde das verschoben? 10? Ja, gefühlt. Also ist es auf jeden Fall schon ewig angekündigt. Sollte ja ursprünglich für die PS3 kommen und ne. Schlimm. Und ähnlich lange in Entwicklung war ja auch Final Fantasy 15, was jetzt auch seit kurzem draußen ist. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ich glaube, mein Spieler-Highlight ist tatsächlich bislang das neue Fire Emblem für den 3DS. Ist halt ein Strategie-Rollenspiel, wo mir schon der Vorgänger sehr gut gefallen hat. Und es sind quasi vor allen Dingen drei Spiele in einem. Also zumindest, wenn man sich die Special Edition geholt hat, so wie ich. Und da hat man massiv viel mit zu tun, wenn man so drei Spiele durchspielt. A, sagen wir mal 20, 25 Stunden, kommt man schon auf eine ganze Ecke an Zeit, die man da reinstecken kann. Und ich spiele es immer noch und es macht mir immer noch Spaß. Ich glaube, das war so mein Highlight. Und darüber hinaus gab es aber halt noch viele kleinere Titel, die tatsächlich sehr überzeugt haben. Auch Indie-Spiele wie The Witness zum Beispiel, was ein richtig schönes Rätselspiel war. Also es gab sicherlich für jeden was dieses Jahr, aber so die absoluten Riesen-Blockbuster-Titel gab es für mich jetzt nicht. Also klar, Final Fantasy XV, Last Guardian, Uncharted 4, das sind so die drei. Also mal abgesehen natürlich von so Titeln wie Battlefield 1 und Call of Duty. Call of Duty kommt ja auch, ja genau, aber das Call of Duty, FIFA kommen ja auch jedes Jahr, also kann man die eigentlich so ein bisschen ausklammern, das ist ja nichts Besonderes. Battlefield 1 ist sicherlich noch ein Highlight, denke ich mal. Ja. Ist nicht ganz also, mein Fall, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber es soll wohl gut sein. Mir persönlich im Kopf geblieben ist tatsächlich lustigerweise das Star Fox Zero. Ach, das habe ich auch nicht gespielt. Weil ich finde, dass das irgendwie so zeigt, wo die Wii U hätte hingehen können. Hat dir die Steuerung denn gefallen? Ich fand es ein bisschen ungewohnt, aber man kommt relativ schnell rein. Also es ist so wie Splatoon, wo sie das halt anfangs auch gezeigt haben, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nö. Man muss halt mit offenen Augen daran gehen. Dann passt das schon. Ja, klar, man muss sich halt so ein bisschen reinfinden wahrscheinlich. Aber es gibt viele Leute, die sich halt extrem daran stören. Und ich meine so, man muss sich reinfinden, ist schon etwas, was viele Leute nicht hören wollen. Ja, aber ist ja bei anderen Spielen auch nicht so. Ich meine, okay, bei FIFA ändert sich halt nichts, aber sonst. Ja, aber gerade was die Steuerung angeht, haben wir halt schon sehr viele so etablierte Standards, wo sich halt jeder dran hält. Also wenn man alleine zum Beispiel an Third-Person-Shooter denkt, da steuert sich eigentlich quasi jeder gleich. Mit Entdeckung laufen und sowas. Das hat sich halt alles etabliert und so wird das jetzt gemacht. Und so kannst du ja immer noch umstellen. Ja, aber das geht halt bei Star Fox eben nicht zum Beispiel. Nee. Also da kann man halt nicht irgendwie auf klassische Steuerung umstellen und darüber haben sich halt dann schon viele Leute beschwert. Ja. Dann neben Star Fox Pokémon Go habe ich ein bisschen ausprobiert, aber das hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt, weil du musst das Smartphone halt ständig anhaben. Die Akkulaufzeit ist sowieso schon eher bescheiden. War jetzt nicht ganz so meins. Es war auf jeden Fall ordentlich. Ja. Also, das war nicht ganz so meine Welt. Aber Pokémon Sonne, auf jeden Fall. Dann, man merkt schon, ist ein bisschen Nintendo-lastig. Dann NES Classic Mini, das hat mich irgendwie auch so, ja, musste ich einfach haben. Und interessant ist auch dieses Jahr, jetzt wo ich halt viel mit Bus und Bahn unterwegs bin, habe ich so die Smartphone-Spiele für mich entdeckt. Und da gibt es ja für kleines Geld ziemlich viele gute Spiele, die man so vor 10 Jahren auch hätte für einen Desktop-PC verkaufen können. Stimmt. Also da kommt mittlerweile einiges, was durchaus interessant aussieht, auch für mich. Ja. Also da gab es ja so ein paar Highlights. Okay, ich habe dieses Jahr mir das Rayman Fiesta Run angeguckt. Das ist zwar auch schon etwas länger, aber es gab es halt im Angebot für 10 Cent. Und durch diese Google-Umfrage-App hat man halt schon so viel Geld, dass diese 10 Cent irgendwo, aber nee, das ist echt gut, also das kann echt mithalten und deshalb blicke ich auch positiv in die Zukunft, was Super Mario Run angeht, weil wenn das in die gleiche Richtung geht wie dieses Rayman Fiesta Run, dann sind das auch 10 Euro wert, locker. Ja, ich denke, Nintendo wird schon wissen, was sie da machen. Also gerade bei Mario wissen sie ja, dass das eine Marke ist, wo sie es sich eigentlich nicht verhunzen sollten. Nee. Oh, Nintendo hat ja noch dieses Miitomo-App rausgebracht. Ja. Ja, die ist ziemlich schnell im Sand verlaufen und keinen hat es mehr interessiert, ne? Also in Japan soll es wohl laufen, aber ja, aber auch nur in Japan eben. Ja. Dann ansonsten 2016 war ich eher ist eher so an mir vorbeigerauscht. Ja, bei mir war es ähnlich. Irgendwie, das Jahr fing an und schon war es vorbei. Ja, also noch ist es ja dran, aber nicht mehr lange. Ja, Star Fox war bei mir auch nur 2016. Ich meine, ich habe das letztes Jahr im Juni vorbestellt. Und es ist ja dieses Jahr im April irgendwann rausgekommen. Also ich habe das fast schon vergessen. Und dann kam das und ich dachte so, boah, geil. Tja. Und 2017, das könnte noch mal interessant werden, jetzt auch, wo die neue PlayStation 4 Pro rausgekommen ist. Wo ja, Microsoft Scorpio kommt ja auch noch, genau. Nintendo Switch. Ja, aber nur Hardware macht's halt nicht aus. Die Software muss halt auch stimmen. Genau, also ich freue mich halt schon riesig auf Zelda Breath of the Wild. Alles, was ich von dem Spiel bislang gesehen habe, sieht sehr danach aus, als ob sie Zelda eine wirklich bitternötige Jungfernkur geben, die das Spiel dem nochmal frischen Wind halt einhaucht. Und es sieht halt richtig cool aus. Ich freue mich sehr drauf und hoffe mal, dass Nintendo das Potenzial jetzt auch voll nutzt und da was raushaut, was richtig cool wird. Last of Us Part 2 ist ja jetzt angekündigt worden, was auch für mich ein absolutes Highlight wird. Crash Bandicoot Collection kommt. So blöd ja, das klingt, wobei, das ist für mich auch ein Highlight. Und Mass Effect Andromeda auf jeden Fall auch noch. Das kommt ja auch jetzt schon im Frühjahr sogar. Das wird auch ziemlich cool, hoffe ich. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche dieser Titel erscheinen für Switch? Wenn man jetzt die Exklusivtitel mal rausnimmt. Zelda natürlich. Davon kann man ausgehen, aber ja, was von den Third-Party-Spielen alles auf die Switch kommt, das wird man dann sehen. Ja, also die haben ja diese große Liste da gezeigt mit den ganz vielen Entwicklern. Ja, aber was dann konkret dabei rumkommt, ist halt trotzdem noch sehr fragwürdig. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, was denn jetzt wirklich von Bethesda kommt, weil die standen da ja auch erstmalig da. Bethesda hat noch nie irgendwas für eine Nintendo-Plattform rausgebracht. Insofern bin ich mal gespannt, was bei denen dann so kommen wird. Ob sie jetzt wirklich doch irgendwie einfach quasi den Port von Skyrim pushen werden, auch noch auf die Switch, oder ob es doch was anderes wird. Die haben ja schon selber gesagt, oh, wir wissen noch gar nicht, ob wir das überhaupt machen oder nicht. Also wahrscheinlich wissen die es schon, aber die wollen es nicht sagen. Ja, also mal schauen. Abwarten und Tee trinken. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ich bin ein bisschen darauf gespannt, was halt 2K bringen wird für die Switch, weil die waren ja auch auf der Liste drauf. Und da stecken ja viele Marken dahinter, hinter 2K. Die machen ja auch GTA und Red Dead Redemption, das machen die auch. Ja, ich meine, Red Dead Redemption ist ja zumindest bislang explizit nicht für die Switch angekündigt. Also da stand ja nur Xbox One und PS4. Ja. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass es wahrscheinlich eher nicht auf die Switch kommen wird. Aber wer weiß. Tja, 2017 wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Wahrscheinlich auch ein teures Jahr. Ja. Ja. Wenn es dann soweit ist, denke ich mal, setzen wir uns noch mal zusammen, wenn wir ein bisschen mehr wissen. Und dann kann man ja gucken, ob... Ich meine, oft ist ja so diese erste Woche so eine Schicksalswoche. Die zeigt uns so ein bisschen, wohin die Richtung halt geht. Und dann kann man, denke ich mal, auch den Blick in die Glaskugel wagen und sagen, was denn die Zukunft von Nintendo sein wird. Genau, also bislang kann man halt sagen, ich persönlich habe einen ganz guten Eindruck und bin eigentlich recht hoffnungsvoll, aber Nintendo hat noch genügend Möglichkeiten, es zu verbocken, und wer Nintendo kennt, weiß, dass die es gerne mal verbocken, von daher ist da noch eine ganze Menge Zweifel mit im Spiel. Genau. In diesem Sinn würde ich mal sagen, war es das Schlusswort. Wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören. Und in YouTube-Manier muss man jetzt eigentlich sagen, da Daumen hoch, da klicken, aber wir haben ja kein Video, von daher gibt's keinen Daumen hoch, aber weitersagen, runterladen. Wollten wir das nicht mal... ist egal. Schneid diese Stelle bitte raus, danke. Ja, schade, dass der Thorsten leider nicht dabei sein konnte. Der hätte ein bisschen... Nice. Ja, und das Geld soll dann wohl an ein Kinderhospiz gehen, was er sammelt. Irgendwo Region Mannheim-Heidelberg. Ja, also wenn jemand bis hierhin zugehört hat, richtig. Gut, in diesem Sinne sage ich dann bis zum nächsten Mal. Und ja, das nächste Mal wird dann wahrscheinlich auch das letzte Mal in 2016 sein, so wie es aussieht. Deshalb, ja, muss man da mal auf das Jahr zurückgucken, was das so insgesamt gebracht hat. Also wer das gerne hören möchte, der kann dann nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören.